Gasoline and Matches, ein Stück von der neuen CD des Songwriter-Ehepaars Duo Buddy und Julie Miller aus Nashville. Written in Truck heißt dieses Album. Sein oder nicht sein, das ist auch die Frage beim angeblich einzigen Porträt von William Shakespeare, das zu seinen Lebzeiten entstanden sein soll und das heute in London enthüllt worden ist. Bislang kannte man nur zwei Abbildungen von Shakespeare, eine Gravur und eine Porträtbüste. Beide sind nach seinem Tod entstanden und das jetzt gefundene Gemälde soll aber sogar zu Lebzeiten eben des Dichters entstanden sein, im Jahr 1610. Da war er 46 Jahre alt. Matthias Thibault in London, wie sieht er denn aus auf diesem Bild, der gute alte Shakespeare? Gut sieht er aus, Frau Bürger. Richtig sexy eigentlich, nicht so, nicht das Mickermännchen, das man von vielen anderen Shakespeare-Porträts oder angeblichen Porträts kennt. Das ist mit Abstand das lebendigste und sympathischste. Ein Mensch mit einer wirklich wirklichen Schriftstellermiene, eine hohe Stirn, nach hinten gekämmtes Haar, edle Nase, rötlicher, feingestutzter Bart, er hat den Spitzenkragen, den wir auch von den anderen Porträts kennen, ein Wams, es zeigt einen reichen Mann, wirklich eine Persönlichkeit. Es gibt ja alle paar Monate Meldungen, jetzt endlich habe man ein Originalporträt von Leonardo da Vinci oder von Shakespeare entdeckt. Welche Beweise gibt es denn dafür, dass es diesmal tatsächlich ein echter Fund ist, wenn es kein Bild gibt, mit dem man das Original so wirklich vergleichen kann? Das hängt mit der Geschichte zusammen, wie das entdeckt wurde, was Zufall war in den meisten Fällen, solchen Fällen. Das Bild gehört seit 300 Jahren der Familie Cobb, die es nie weiter beachtet hat. Es hing im Schloss dieser Familie in Irland. Man hielt es für das Porträt eines elisabethanischen Abenteuers, Sir Walter Raleigh vielleicht, bis der Besitzer Alec Cobb, im Hauptberuf ist er Restaurator, 2006 eine Ausstellung der Nationalen Porträtgalerie in London ansah mit dem Titel Auf der Suche nach Shakespeare. Und da fiel ihm ein Bild auf, das ihn sofort an sein eigenes erinnerte. Das war das Janssen-Porträt aus der Folger Shakespeare Library. Und weil dieser Restaurator Bilder gut einschätzen kann, wusste er sofort, dass dies eine Kopie seines eigenen Bildes war. Und so kam dann der Stein ins Rollen. Warum ist das überhaupt wichtig? Warum braucht die Welt ein Originalgemälde? Man lernt viel über Shakespeare. Ein wichtiges Moment muss ich noch ergänzen. Das Bild hatten die Cobbs von einer Enkelin des, des Earl of Southampton, der der einzige Mäzen von Shakespeare war und der wahrscheinlich der Auftraggeber dieses Bildes war. Der hat es bei sich zu Hause hängen gehabt. Der war vielleicht auch der Liebhaber von Shakespeare. Man munkelt ja da viel. Die Verbindung von diesem Bild zu Shakespeare ist also sehr eindeutig und verhältnismäßig gut belegt. Wichtig ist das genau aus diesem Grund, weil Shakespeare ein solches Rätsel ist. Bis heute weiß man eigentlich erstaunlich wenig über diesen meistgespielten Dramatiker der Literaturgeschichte. Man spekuliert über seine politische Haltung, seine religiösen Überzeugungen, seine Sexualität. Seine Stücke sind eigentlich nur aus gestohlenen Piratendrucken, Raubdrucken bekannt, diesen Quartos. Man wusste einfach, und man wusste auch nicht genau, wie er aussieht. Und wenn das stimmt, was Professor Wells, dieser Shakespeare-Spezialist, der das heute vorgestellt hat, nun behauptet, dann hat man jetzt ein Bild gefunden, an dem wir unsere Verehrung mit Shakespeare wirklich festmachen können. Deswegen ist es, glaube ich, so wichtig. Wie groß ist das? Ein richtig dicker Schinken, den man sich übers Sofa hängen kann? Nein, es ist ein auf Holz gemaltes Brustporträt, 54 cm hoch, vom Format Öl auf Holz. Ja, klein. Feines, kleines und wirklich sehr gut gemaltes Bild. Und was passiert mit diesem Bild jetzt in London? Es gibt jetzt eine Ausstellung ab 23. April, das ist der Geburtstag Shakespeares, in Stratford-upon-Avon, dem Geburtshaus von Shakespeare, wird eine Ausstellung gemacht. Der Star dieser Ausstellung ist natürlich dieses Bild, aber man sieht auch andere Dokumente, andere Porträts. Und man kann bei dieser Ausstellung sehen, dass dieses Porträt, das man jetzt entdeckt hat, die Mutter aller anderen Porträts ist, auch dieses Kupferstichs auf dem Folio von Shakespeare, den Sie erwähnt haben in Ihrer Anmoderation, oder auch dieser Büste wahrscheinlich in Stratford upon Avon in der Trinity Church. Also das ist die Mutter aller Shakespeare-Porträts, wenn es stimmt, was die Experten behaupten. Sein oder nicht sein. In London wurde heute das angeblich einzig authentische Shakespeare-Porträt enthüllt. Matthias Thibault hat es für Fazit betrachtet.